weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute darf ich Ihnen einen schönen ersten Advent wünschen. Und es ist schon wieder Jahresende und da wollen wir eine kleine Rückschau auf die interessanten Dinge in diesem Jahr machen. Und zwar möchte ich Sie noch einmal kurz einladen nach Büdingen und zwar in das größte 50er-Jahre-Museum Deutschlands. Und dort machte ich im Sommer Besuch und heute soll es um leckere Dinge gehen, denn wissen Sie, es ist ja Adventszeit und in Deutschland hat man dann bereits 4 Kerzen auf dem Tisch. Eine davon brennt, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt und zusätzlich gibt es natürlich alle möglichen anderen Arten des Zusammenkommens um die Weihnachtszeit herum zum Feiern und zum Denken an die schönen Dinge, die man zusammen machen kann. Jetzt wieder vielfach in Familien und jetzt wird natürlich auch wieder gereist. Vielleicht ist Büdingen ein Ort, den Sie besuchen wollen. Und zwar gibt es dort eine Milchbar aus den 50er Jahren in diesem Büdinger 50er Jahre Museum. Und ich habe mit Elvira Petri gesprochen und sie hat mich im Sommer in diese Milchbar eingeladen, aber hat vor allem auch mir vieles erzählt, was man dort machen kann. Und zwar wird da Zeit verschenkt und es ist ja auch die Zeit des Schenkens. Und da geht es darum, dass zum Beispiel Großeltern ihre Enkel oder ihre ganzen Familien dort in dieses Büdinger Museum einladen zu einem Nachmittag vielleicht, einer Führung durch die 50er Jahre und auch Milchshakes in der Milchbar, die es gibt. Oder vielleicht gibt es dort auch ein 50er-Jahre-Konzert. Es spielt die Hausband auch immer mal mit einer 90 Sitze umfassenden Bestuhlung. Früher war die ganz 50er Jahre, jetzt ist leider vor 2 Jahren etwa bei einer Flut doch einiges kaputt gegangen, wie die Dame, wie Frau Petri uns erzählte. Jedoch gibt es weiterhin, wie gesagt, diese schönen Veranstaltungen und die Milchbar ist ganz neu wieder entstanden und da kann man alles Mögliche bestellen. Also kein Adventskaffee in dem Sinne, sondern man kann sich dort Drinks aus den 50er Jahren, typisch für die 50er Jahre, nicht nur Milchshakes, sondern auch zum Beispiel ein Getränk nennt sich Kikeriki, ein anderes nennt sich Geschwür und wie gesagt noch einiges mehr. Da geht es aber um Eierlikör und für mich ist Eierlikör eigentlich ein Getränk für die Weihnachtszeit beziehungsweise für Silvester sogar. Und vielleicht ist das ja gerade Ihr Wunsch, dort zu feiern. Das ist also etwas typisch Deutsches und wir möchten Sie nach diesem kleinen Besuch im Büdinger Museum noch woanders hin einladen, nämlich in eine Geschichte. Die Geschichte, da geht es um den deutschen Kaffee und Kuchen und wie der zustande gekommen ist. Und das haben wir als Gespräch von der Deutschen Welle. Das habe ich schon lange da liegen und wollte Ihnen das auf jeden Fall einmal wieder bringen. Und so freuen Sie sich mit mir. Jetzt geht es erstmal zu Ihrem Adventskaffee, zu einem kleinen Besuch in die Milchbar nach Büdingen in der Nähe von Frankfurt. Viel Spaß dabei bei unserem kleinen Gespräch, eine Einführung in das 50er-Jahre-Museum. Ich hatte Ihnen eine ganze Sendung schon damit gemacht, aber dieser einleitende Teil fehlte, glaube ich, bei der Sendung. Also jetzt wollen wir Ihnen den Eingang in das Museum und das Willkommen von Elvira Petri, die zu dem Verein des Bödinger Museums gehört und da vielfach die Führungen im 50er-Jahre-Stil Kleid macht, das wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Übrigens, Elviras Mann, Herr Petri, ist einer der Hausband-Mitglieder und die machen ganz rockige 50er-Jahre-Musik. Also auch alles super toll und vielleicht einen Weihnachtswunsch, einen Weihnachtsgedanken und das Zeitverschenken, das kennen wir ja auch von Michael Ende, beziehungsweise dass sich Zeit nehmen für solche Dinge. Also einen schönen Advent und jetzt viel Spaß bei der Einführung ins Bödinger 50er Jahre Museum. Mein Gespräch mit Elvira Petri. Ja, willkommen zum Kulturspiegel. Wir sitzen hier in dem größten 50er Jahre Museum Deutschlands, steht im Hessen-Verzeichnis der Museen. Und da habe ich gedacht, da musst du hin. Und das ist wo? Und Sie sind Elvira Petri. Frau Petri, alles ehrenamtlich, aber das Museum ist ja fantastisch. Wo sind wir? Dankeschön. Ja, wir befinden uns hier in der mittelalterlichen Stadt Büdingen im Wetteraukreis. Hier ist das Museum beheimatet. Wir sind hier in einem ganz alten Gebäude, das von 1842 stammt noch. War ganz früher ein Hotel, eine Herberge, dann ganz, ganz lang im Familienbesitz einer Bäckersfamilie mit Bäckerei und Konditorei angeschlossen und seit 1999 als Museum genutzt, die unteren Räume des Hauses. Mhm. Und da wir auch dann leider laufend kleine Räume haben, wir können also praktisch einzelne Abschnitte auch zeigen, beengtes Wohnen, kann ich Ihnen jetzt leider nicht zeigen, ein kleines Bad, der Vorderbereich mit den Sonderausstellungen von unseren Ehrenmitgliedern, Cornelia Frobes, wem es noch was sagt, Hasi Osterwald, Bill Ramsey, haben wir ganz viele Exponate hier, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und im Moment befinden wir uns hier unten im Neubautrakt, der 2010 angebaut wurde, und also eingeweiht wurde. Das war früher das Mehllager der Bäckerei. Und das liegt straßeneben. Das liegt und da straßeneben. Muss man natürlich sagen, dass da auch ein bisschen Schaden war. Genau, 2021, im Januar 2021, hatten wir hier in der Altstadt ein Hochwasser. Mhm. Nicht so hoch wie im Ahrtal, wenn das jemand noch was sagt hier in Deutschland. Aber es hat uns auch gereicht. Hier unten in dem Raum stand das Wasser zwischen 80 Zentimetern und einem Meter hoch. Es war kompletter Rohbau. Es war vieles ist kaputt gegangen. Wir mussten vieles erneuern, vieles entsorgen, aber wir haben auch einiges gerettet und haben, eine Tür ist zu, die nächste auf, eine komplett neue Ausstellung hier unten geschaffen. Mhm. Ja? Das ist eine Milchbar und eine Bühne. Genau, für Musikevents, die auch immer schon auch in Vergangenheit hier stattgefunden haben, sollen jetzt auch wieder stattfinden ab nächstem Jahr. Die Bühne ist vergrößert worden, die war ganz klein. Hinter Ihnen, Frau Nielsen, ist der Friseursalon. Da war früher die Bühne in dieser Größe, also klein. Also sehr klein, ja. Die Bühne ist größer geworden, einmal für die Musiker, dass sie ein bisschen mehr Platz haben. Aber diese Bühne soll auch für Sonderausstellungen genutzt werden. Sprich, wir haben noch zwei Außenlager mit über 200.000 Exponaten, die wir hier gar nicht in der Dauerausstellung so zeigen können. Also auf diese Bühne soll zum Beispiel mal eine Schulklasse aus den 50er Jahren, also wie sahen die Schulbänke aus und so weiter. Mhm. Ein Kinderzimmer können wir ausstellen. Wir können auch zum Beispiel nochmal ein komplettes Büro hinstellen. In der Weihnachtszeit habe ich vor, ein kleines Weihnachtszimmer da oben aufzubauen. Und solche Sachen sollen dann da oben passieren, wenn keine großen Veranstaltungen hier laufen. Ja. Wer kommt? Veranstaltungen wie was zum Beispiel? Also Veranstaltungen haben wir einmal mit Bands, die die Musik der 50er, 60er Jahre spielen. Das sind hier eigentlich ganz viele. Das ist einmal unsere Hausband, die Vintage Band. Kann ich Ihnen auch gerne dann mal einen Flyer mitgeben. Mhm. Rock'n'Roll Roulette haben wir. Wir haben Second Generation, die spielen dann schon Mitte 60er mehr die Beatles und so Sachen. Aber halt Musik, die hier in das Ambiente passen. Ja. Und die kommen von außerhalb? Oder die kommen Teil von außerhalb. Wir hatten auch schon einen Elvis-Imitator hier und so weiter und so fort. Aha, also aha. Das wird auch immer sehr gern angenommen. Da gibt es hier unten eine Konzertbestuhlung. Da also, sind 90 also diese Personen Spiele rein. Hier, diese hübschen Schnuckligen. Die hatten wir früher stehen. Sind uns ganz viele kaputt gegangen durch das Hochwasser, die wir auch nicht mehr retten konnten. Das ist so mehr oder weniger ziemlich der Rest. Ein paar haben wir noch, aber nicht mehr viele. 8 bis 10 noch übrig, ja. Und das war, haben wir gesagt, für den Milchsparbetrieb, wenn das Museum fürs Publikum geöffnet ist, kann man natürlich auch hier einen Milchshake trinken, aha, ein Kikeriki, ein Schweineschwänzchen oder ein Geschwür. Aha. So Kultgetränke der 50er Jahre. Was ist denn ein Geschwür? Ein Geschwür ist ein Eierlikör und dann kommt ein kleiner Klecks Kirschlikör obendrauf. Aha. Das ist dann ein Geschwür. Das Schweineschwänzchen, das ist Kirschlikör. Und dann wird mit dem Eierlikör oben ein kleinen Kringel auf den Likör gemacht. Und das ringelt sich dann so wie das Ringelschwänzchen vom Schweinchen. Und der Kikeriki, das ist Eierlikör mit Kellergeister, mit Seko, auch aus den 50er Jahren. Den bekommen wir auch noch, da sind wir ganz froh drum, dass es den noch zu kaufen gibt. Und das bieten wir dann auch an. Und natürlich Milchshakes und alkoholfreie Getränke. Und welche Altersgruppen finden sich so hier ein? Wer kommt hierher? Großeltern, Eltern, Kinder? Sehr unterschiedlich. Teilweise. Wird gebaut, wollen wir noch dazu sagen. Genau. Was wir jetzt im Hintergrund hören, ist eine Säge irgendwelcher Art. Großeltern mit ihren Kindern, Enkeln. Teilweise laden Kinder, Enkel die Großeltern auch hierher ein. Zum Beispiel hatte ich letztens eine Familie, die die Eltern zur goldenen Hochzeit eingeladen haben. Die haben Zeit verschenkt, haben eine Führung hier gebucht. Sie waren 15 Personen. Ich habe ihnen das Museum gezeigt und dann sind die anschließend essen gegangen. Also, aber auch vom normalen Publikum wirklich querbeet. Wir haben auch sehr viele junge Leute, die sich hierfür interessieren, die die Zeit eigentlich gar nicht mehr kannten, sondern nur aus Erzählungen der Eltern oder Großeltern, die begeistert sind von den 50er Jahren, die die Musik lieben, die Kleidung und so weiter, die teilweise auch selber so eingerichtet sind heute in ihren Wohnungen. Wieder, ja. Wieder kommen auch oft sehr stilgerecht der 50er Jahre gekleidet hier schon ins Museum. Also haben sie Petticoats und Lederjacken, genau. Ja? Genau, ja. Rockabilly und so weiter. Aha. Also wenn wir normale Öffnungszeiten haben, große Führung, natürlich auch mit dem Petticoat und stilecht. Sie selber? Ja. Ja, das aha, sehr schön. Das natürlich. Das müssen wir dann auch mal sehen, dass sicher ein Bild irgendwo festgehalten ist. Das haben wir natürlich auch. Heute haben wir ja 30 Grad, aber innen drin ist es schön kühl und das Museum ist sicher, es ist ein Steingebäude, das also sehr mächtig aussieht und das hat natürlich auch was für sich, wenn man so ein Museum in so einem Gebäude hat. Hat aber auch lang gedauert, bis das wieder abgetrocknet war nach dem Hochwasser. Ja. Der Sandstein hat natürlich auch Wasser gezogen. Ja, ja? Das glaube ich. Ja. Also wir haben gut anderthalb Jahre gebraucht, bis wir wieder öffnen konnten. Also fast jetzt, nicht? Ja, Pfingstsonntag haben wir hier unten den Trakt, der mit Hochwasser betroffen war, wieder geöffnet. Und wir hatten einen Schaden über den Daumen gepeilt von 150.000 Euro. Ganze Fußboden, es war alles Rohbau, der ganze Fußboden musste raus, es musste alles neu gemacht werden und wir haben ganz viel in Eigenleistung vom Verein gemacht, sonst hätten wir heute auch noch nicht geöffnet. Die Bartheke ist Eigenleistung, unser zweiter Vorsitzender, der Herr Arendt, ist Schreiner von Beruf, der hat die gebaut. Das, was hier technisch nicht zu machen war, hat uns dann die Schreinerei unter die Arme gegriffen, die auch für uns gearbeitet hat. Aha. Der Friseursalon hinter Ihnen, von Nielsen, der ist auch in Eigenleistung entstanden, komplett. Über den Friseursalon ein kleines Highlight von uns, wenn Sie hochschauen, da ist eine kleine Wohnung entstanden. Genau. Und schauen Sie mal, wer da wohnt, wenn Sie es gleich sehen, ganz rechts. Genau, Elvis wohnt oben. Genau. Friseurland ist mehr sowas für Frauen. Damen und Herren, wir haben beides, wir haben für beides, wir haben für Herren. Wir haben die Rasiermesser mit dem Band. Ach so, ja, also wir haben einmal die Herrenabteilung und einmal die Damenabteilung. Aha, aha. Ja. Sehr, sehr schicke Sessel, also das Herren mal mit der Rückenstütze ansonsten. Das war alles auch, was wir im Außenlager hatten. Also wir hatten vorher einen Friseursalon nur die Spiegel und die Waschbecken, die hingen hier an der Wand, wo jetzt die Bühne ist. Und ja, ging natürlich auch einiges kaputt, einiges konnten wir retten und es stand zum Glück ganz viel im Außenlager. Ja. Also auch die Lichtreklame vom Salon Geissler war alles Außenlager, haben wir und wieder... Und das war erhöht, das war also nicht von der Flut betroffen. Na, das war ja gar nicht hier, das ist in einem anderen Ort. Aber wie gesagt, das war nicht... Ja. Nicht und das wurde dann instand gesetzt, es kamen in LED-Leuchten rein, weil uns sonst die Stromkosten umbringen. Ja. Aber man sieht also es ja nicht von außen. Man sich ein bisschen ja, jetzt war das unser Gespräch mit Elvira Petri vom 50er-Jahre-Museum in Büdingen, dem größten in Deutschland. Und vielleicht kommt bei Ihnen ja auch immer mal Elvis vorbei, wer weiß. Es ist so diese Romantik der, der Feiertagszeit, kann man sagen. Vielleicht haben Sie selber auch einen Festtag zu feiern und diese Drinks und die Milchbar scheinen Ihnen der geeignete Ort, sich an eigene Sachen zu erinnern oder jemanden ganz Junges mitzunehmen und zu sagen, schau mal, so war das. Und jetzt möchte ich Sie einladen, vom Transkriptionsdienst der Deutschen Welle gibt es jetzt eine Sendung und da geht es um die Kaffeekultur. Und wo das herstammt, das müssen wir Ihnen sagen, denn das, da müssen Sie ein bisschen weiter östlich ansetzen, nämlich in Österreich und zwar in Wien. Und dazu wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und am Ende hören wir uns noch kurz einmal zum Auf Wiedersehen sagen. Ihre Susanne Nielsen. Vom Transkriptionsdienst der Deutschen Welle Köln hören Sie typisch Deutsch, was Ausländern in Deutschland auffällt. Typisch Deutsch? Typisch Deutsch. Typisch Deutsch. Kaffee- und Kuchenkultur, nicht nur Sahnetorten. Welch ein Schauspiel bot sich unseren Augen vom Scheitel dieses Berges, das ungeheure Gelände von prächtigsten Zelten übersät. Das furchtbare Gedonner aus den Feuerschlünden erfüllte die Luft, Rauch und Flammen verhüllten die Stadt, so dass nur die Spitzen der Kirchtürme dazwischen sichtbar wurden. So lautet eine Eintragung im Tagebuch eines polnischen Offiziers über die Belagerung Wiens durch die Türken im Jahr 1683. Ein Schlachtengetümmel wie Tausende und Abertausende in der Geschichte der Menschheit. Und doch hatte dieses einen Nebeneffekt, von dem wir alle bis heute profitieren. Unter der Hinterlassenschaft der flüchtenden türkischen Belagerer nämlich fanden sich 500 Säcke voll mit merkwürdigen grün aussehenden Bohnen. Und die nun sicherte sich eilfertig ein Kaufmann namens Georg Franz Kolschitzki, der wusste, welche Bewandtnis es mit diesen Bohnen hatte, da er auf dem Balkan gelebt hatte. Kolschitzki nun bat um das kaiserliche Privileg, die Bohnen brennen zu dürfen, bis sie nicht mehr grün, sondern dunkel waren und man aus ihnen einen köstlichen Trank sieden konnte. Und eröffnete wenig später am Wiener Stephansplatz das erste Kaffeehaus der Welt. Kaffee, komm, bin ich wieder okay. Ich brauch einen guten Kaffee, das ist mein heimlicher Schnee. Eine Institution war geboren, die ihren Siegeszug rund um den Globus antrat. Doch auch das braune Getränk, das dort angeboten wurde und dessen chemische Formel Trimethyldioxypurin lautet, wir nennen es schlicht Kaffee, wanderte in alle Winkel der Welt. Natürlich, wie sollte es anders sein, kam es bald auch nach Deutschland. Doch da nun widerfuhr dem Kaffee etwas Seltsames. Er blieb nicht allein, sondern bekam einen Zwilling, nämlich den Kuchen. Es ist schon komisch. Angehörige anderer Nationen finden partout nichts dabei, nur einen Kaffee zu trinken oder wie in Südeuropa die verfeinerte Form des Gebräus, einen Espresso oder Cappuccino zu sich zu nehmen. Manchmal rauchen sie eine Zigarette oder eine Pfeife dazu und scheinen völlig glücklich. Nicht so die Deutschen, die alles gründlich machen. Kaffee hier hat nur in der Kopplung mit Kuchen eine Daseinsberechtigung. Wenn ein Deutscher eine Deutsche zum Kaffee einlädt, gibt es mitnichten nur Kaffee, sondern das berühmte Kaffee und Kuchen. Und das meist reichlich. Wo man bei Briten zu Wine and Cheese, bei den Franzosen in ein gutes Restaurant oder bei anderen Nationen einfach nur zu einem Drink eingeladen wird, droht einem bei den Deutschen ein Gelage aus Sahnebergen und gesüßtem Kaffee, der manchmal auch noch mit einer zusätzlichen Sahnehaube verziert wird. Der Satz, komm doch zum Kaffee, heißt in der Bundesrepublik unweigerlich, Es gibt zwar Kaffee, aber außerdem noch Schokoladentorte, Buttercremeschnittchen, Zitronenrolle, Himbeernuss, Flockenkäse, Sahne, Plunderteilchen, Biskuitrolle, Streuselkuchen, Linzertorte, Mohrenköpfe, Stachelbeer, Erdbeer, Pflaumenkuchen, Prinz, Regentenherren und Sachertorte und. 1.250.000.000 Stücke Kuchen essen die Bundesbürger im Jahr, sagen die Statistiker. Und die deutscheste all dieser Einrichtungen auf diesem Gebiet ist unzweifelhaft der sogenannte Sonntagskaffee, zu dem im Allgemeinen die Verwandtschaft eingeladen wird. In dieser Sonntagskaffeekultur übrigens sind die Kölner Weltmeister. Köln ist sozusagen die sahnigste Stadt der Bundesrepublik. Die Einwohner der Domstadt essen Sonntag für Sonntag, wie ein Kölner Konditormeister einmal ausplauderte, über 40.000 Stück Kuchen. Es soll nicht geleugnet werden, dass die Hauptvertreter der Kaffee- und Kuchenkultur Frauen sind. So kennt die deutsche Sprache denn auch bezeichnenderweise den Begriff der Kaffeetante. Gemeint ist damit ein Mitglied des weiblichen Geschlechts, das einen großen Teil seines Lebens damit verbringt, diese deutsche kulturelle Errungenschaft nach Kräften zu fördern und zwischen den einzelnen Bissen unaufhörlich zu schwätzen. Ein Großteil dieser Förderung findet aber nicht nur zu Hause am adrett gedeckten Kaffeetisch statt, sondern kann ebenso gut in ein Café verlagert werden. Womit wir bei einer weiteren wichtigen Institution wären, die ähnlich wie das deutsche Wohnzimmer zum Verzehr von Kaffee und Kuchen geeignet ist, aber noch zusätzlich den Stellenwert einer Nachrichtenbörse hat. Cafés in Deutschland besitzen meist nicht den Charme und die Atmosphäre ihrer Pendants in, sagen wir, Österreich oder Frankreich. Sie sehen in der Mehrzahl eher ähnlich bieder aus wie ein bundesdeutsches Wohnzimmer. Dennoch sind sie als Kultstätten für Kaffee und Kuchen unverzichtbar, vor allem für Frauen. Wohingegen die Kaffeehäuser früherer Zeiten überwiegend von Männern bevölkert wurden, haben die Frauen inzwischen mächtig aufgeholt. Über eine gewisse Spezies von Weiblichkeit, nämlich bei den Frauen, deren Lebensinhalt darin besteht, Gattin zu sein und sich vom Ehemann den Pelzmantel schenken zu lassen, macht inzwischen schon das böse Wort von den kuchenfressenden Pelztieren die Runde. Sie treffen sich täglich um Viertel nach drei, oh, oh, oh. Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Oh, oh, oh. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet. Auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne-Baiser. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane. Aber bitte mit Sahne. Sie schwatzen und schmatzen, dann holen sie sich, oh, oh, oh. Oh, yeah. Noch Buttercremetorte und Bienenstich, oh, oh, oh. Oh, yeah. Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein, nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein. Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane. Aber bitte mit Sahne. Warum generell auf im Café sitzende Frauen herabgesehen wird, mag unverständlich bleiben. Denn immerhin kommt eine Frau, die mit ihrer Freundin im Café vor einem Sahneberg sitzt, nicht auf dumme Gedanken. Weder wird sie dort in aller Öffentlichkeit ihren Mann betrügen, noch wird sie umstürzlerischen Gedanken nachhängen. Im Gegensatz zu den Männern. Von Männerhirnen nämlich sind, wie man weiß, gerade im Kaffeehaus die beunruhigendsten Ideen ausgeheckt worden. Eine Schilderung über das berühmte Literatencafé Zentral in Wien nach der Jahrhundertwende bestätigt das. Außer den Literaten saßen im Café Zentral Politiker. Es saßen dort russische Sozialisten, polnische Parlamentarier, ukrainische Irredentisten, tschechische Autonomisten, slowenische Studenten. Es saß dort nach Auskunft eines Beobachters der gesamte K&K-Hochverrat. Was natürlich damals niemand wahrhaben wollte. Und als gegen Ende des Jahres 1917 ein hoher Beamter ins Amtszimmer des österreichischen Außenministers gestürzt kam und atemlos keuchte: Exzellenz, entschuldigen Sie, in Russland ist Revolution. Da antwortete der Minister gelangweilt: Aber gehen's, wir sollten in Russland Revolution machen. Vielleicht der Herr Trotzki aus dem Café Zentral? Aber fort aus dem Heimatland der Kaffeehäuser Österreichs und zurück ins Kaffee- und Kuchenparadies Deutschland. wo natürlich immer schon alles ganz anders war. Zum Beispiel im berühmtesten deutschen Café, dem 1824 entstandenen Kranzler in Berlin an der Kreuzung Friedrichstraße unter den Linden. Dort gab es, wie Zeitgenossen bezeugten, weder politische Debatten noch umstürzlerische Ideen. Dort nämlich hatte, wie ein Kenner es formulierte, das klassische Nichts seinen glänzendsten Ausdruck gefunden. Der Sozialist Ernst Dronke schrieb 1846 in seinem von der preußischen Zensur verbotenen Reportagebuch Berlin: Bei Kranzler gehen die Offiziere und junge Fashionables ein und aus. Man isst hier nur Eis, verzehrt Kuchen und trinkt Schokolade. Die Unterhaltung betrifft nichts anderes als Pferde, Hunde und Tänzerinnen. Und heute? Weder Verschwörer, Revolutionäre, Dandys oder Bohemians. Das nach dem Krieg neu entstandene Kranzler am Kurfürstendamm ist ein gesichtsloser Glaskasten mit aufgesetztem Teepavillon. Und das Publikum besteht heute überwiegend aus Rentnern und Pauschaltouristen, die sich alle, wie gehabt, an Kaffee und Kuchen vergnügen. Das war Typisch Deutsch von Kirstin Serow-Bielfeld. Was Ausländern in Deutschland so auffällt, erklärten Rotraud Rieger und Günther Dübus. Ton Ingrid Schober, Redaktion und Produktion Ursula Fleck-Jewin. Sie hörten eine Sendung der Deutschen Welle Köln. So, ich hoffe, Sie hatten viel Spaß bei unseren Sendungsteilen heute. Da ging es um das 50er-Jahre-Museum in Büdingen. Es ging darum, dass man sich vielleicht sowas auch schenken kann und vielleicht auch andere Ausflüge mehr, je nachdem, wo Sie im Museum landen wollen oder auch einfach in einer Milchbar in einem Museum, auch ganz toll. Und bestellen kann man das alles im Voraus. Dazu haben wir auf unserem Blog die Webseite. Und vielleicht ist das Ihnen auch mal etwas Besonderes für eine besondere Möglichkeit, eine besondere Gelegenheit und einen Festtag. So, und dann natürlich die Kaffeekultur. Da gibt es so viele schöne Cafés. Übrigens in der Frankfurter Gegend, wie gesagt, das Bödinger Museum. Und dann in der Wiesbadener Gegend, da gibt es das Café Maldana. Und wenn ich an ein schönes, schönes Kaffeehaus, besonders ein Wiener Kaffeehaus in Deutschland denke, dann ist es das Café Maldana mit seiner langen, langen Geschichte, mit seinen wunderschön holzgetäfelten Wänden, mit seinem herrlichen Kuchenbuffet und mit seinem guten Kaffee. Und da gibt es auch Kleinigkeiten für Mittag zu essen. Also man kann dort sehr viel Zeit verbringen. Es sind schöne weiße Tischdecken. Es sind schöne Oma-Sofas, wie man so schön sagt. Und zu Weihnachten ganz besonders schön dekoriert dieses herrliche, herrliche Wiener Kaffeehaus in Wiesbaden, Deutschland. Und wenn Sie in New York sein sollten, dann gibt es da das Café in der Neuen Galerie, das eben auch ein Wiener Kaffeehaus ist. Dort gibt es sogar Eiskaffee im Wiener Stil und dann Einspänner und wie sie alle heißen, die schönen Wiener Cafés. Die gibt es natürlich auch in Wiesbaden im Maldana. Aber mich zieht es in der Welt immer in solche schnuckeligen Lokale, das heißt in das Ambiente, in das Umgebensein von einer anderen Ära oder einer ganz, ganz wunderschönen Zeit, wo Kaffee und Kuchen noch zu den Hauptmahlzeiten oder den Hauptokkasionen, wo man sich zusammenfand am Tag, gehörte. Und wir wünschen Ihnen das für diese schöne Adventszeit, diese Zeit im Dezember, wo man sich wirklich treffen sollte und diese Umgebung und diese schönen Genüsse, die man dort auch bekommt, vor sich stehen hat, ein ganz wunderschönes Stück Torte und einen herrlichen Kaffee dazu. Das wünsche ich Ihnen heute. Vielleicht haben Sie auch zu Hause schon selber gebacken, das könnte ja sein, und scharen dann die Leute um sich, die Sie gerne mit dabei haben möchten, mit denen Sie diese schöne Adventszeit teilen möchten. Am Mikrofon war Susanne Nielsen, die sagt, gehen Sie mal wieder ins Theater, gehen Sie Schauen Sie, was es gibt. Im Kino gibt es einen sehr dunklen Pinocchio, nach der ursprünglichen Geschichte gemacht von Del Toro. Und im Theater ist immer mal wieder ein Stück, das auch an Europa erinnert. In diesem Falle im Asolo-Theater in Sarasota ist zum Beispiel Cabaret bis zum Jahresende noch zu sehen. Und das ist der Kit Kat Club von den 20er Jahren. Da tanzte man so ein bisschen auf dem Vulkan. Und diese Lieder, des vor allem in den 80er Jahren mit Liza Minnelli und Michael York bekannt gewordenen Films, die gibt es heute noch. Und die sind heute noch ganz, ganz super. Dieses gleiche Stück wird auch in Deutschland aufgeführt und dann auch in Wiesbaden zum Beispiel. Also Sie können es überall finden. Sie können auch schönste Oper und Operette finden. Lehars Stücke, Lustige Witwe. Alles dieses, was man in der Winterzeit doch ganz wunderbar drinnen machen kann. Schöne, schöne neue Ausstellungen. Eine Rodin-Ausstellung im Fine Arts Museum in St. Petersburg, wo man also rausgehen kann und sich in ein französisches Lokal setzen kann oder in ein italienisches Eiscafé, was Sie wollen in den Ferien. Es ist noch recht warm in Florida. Und ich wünsche Ihnen, wie gesagt, dass Sie in die richtige Stimmung kommen. Überall sind die Weihnachtslichter abends an und man kann durch die Straßen gehen und Häuser sind geschmückt. Und vor allem auch die Straßen in den Großstädten, in den immer wieder größer werdenden Städten. Das mit Weihnachtsmärkten, da kann man sich schon ganz schön einstimmen. Und auch in St. Petersburg, Florida, wird es einen Christkindlmarkt geben dieses Jahr. Also für Sie, die Sie germantampa.com noch nicht kennen, schauen Sie auch da mal rein. Und wir hoffen, dass Sie sich eine schöne Zeit machen und wünschen Ihnen einen ganz herrlichen ersten Advent. Am Mikrofon Susanne Nielsen, an der Technik wie immer Bill Davidson und Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür und wenn Sie einen Nikolaus-Kaffee wollen, beziehungsweise ein Nikolaus-Lunch, das Cultural Center bietet Ihnen dieses. Und das ist am 4. Dezember an einem Sonntag. Vielleicht melden Sie sich dort auch. Das können Sie alles in unserem Blog erfahren. Ihre Susanne Nielsen. Tschüss, ciao. Wiederhören. Bye, bye. Seien Sie nett zueinander. Und tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke, eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen, jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit, schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Kino, Kino, Kino. Für Sie gesehen von mir, Susanne Nielsen. Jurassic World Dominion. Ein Actionfilm wie die ersten mit der altbekannten Crew wieder.